Deutlicher kann man sich nicht aussprechen. Es macht dem Herrn Pfarrer und Freimaurer Ehre, dass er hier uneingeschränkt sich zur Wahrheit bekennt. Die altpreußische christliche Freimaurerei ist Bahnbrecher, um nicht nur den humanitären Logen in Deutschland, sondern der gesamten Freimaurerei den Weg zur Höhe freizumachen und steht im Angriff zur Unterwerfung des deutschen Volkes. Wahrlich, diese beiden militärischen Bilder geben volle Klarheit. Nun will ich aber noch den höchst leuchtenden Bruder Müllendorf in diesem Kasperltheater, das die deutschen Großlogen aufführen, auftreten lassen. Es wäre schade, wenn er fehlte. Er sagt in dem gleichen Logenblatt vom 2. Juli 1927, oder war es der dritte, Zitat: »In einem Punkt möchte ich Sie noch über etwas beruhigen. Nicht alles, was die Großloge tut, braucht sie irgendwie in Mitleidenschaft zu ziehen, denn nicht alles hat notwendige Folgen für die Provinzialloge und die anderen Ordensabteilungen. Ich will eines herausgreifen, was gerade in der letzten Zeit viel Beunruhigung, und zwar recht überflüssige Beunruhigung, hervorgerufen hat. Das sind die Beziehungen der Großlogen untereinander. Dass bei einer so großen Zahl von Großlogen, voneinander sich anerkennenden und miteinander in Verbindung stehenden Körperschaften auch einmal Fragen auftauchen, über die nicht ohne weiteres absolute Übereinstimmung herrscht, ist ja selbstverständlich. Zitat Ende. Aber höchst leuchtender Großmeister, diese Fragen sind ja nie erörtert. Die Gründe für den Austritt sind ja in der freimaurerischen Presse nicht mitgeteilt. Zitat: Ohne solche Meinungsverschiedenheiten würde man den Eindruck gewinnen, die ganze Freimaurerei, also gibt es doch nur eine einzige, sei in einem Dornröschenschlaf versunken. Wenn nun unsere Presse von solchen Meinungsverschiedenheiten berichtet, entsteht im Bruderkreise sehr leicht die Besorgnis, es könnten Störungen in dem bisher brüderlichen Zusammenleben in den Tochterlogen befreundeter Großlogen eintreten. Nichts von alledem. Was wir Großlogen untereinander machen, bleibt unter uns. Wir verständigen uns schon. Dessen können Sie sicher sein. Wir haben uns schon oft genug verständigt und werden uns über die Frage, die noch schweben, auch noch verständigen. In dem brüderlichen Verkehr der einzelnen Brüder der verschiedenen darf und soll dadurch keine Änderung eintreten. Das wäre eine schöne Freimaurerei, wenn eine Meinungsverschiedenheit in den leitenden Kreisen verbündeter Großlogen nun bis ins letzte Glied hinein zu einer Störung der Einigkeit führen sollte. Also seien Sie darüber beruhigt. Sie sehen hier Brüder anderer Logen unter uns, mit denen wir nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich vereint sind. Wenn wir einmal über die Sache verschiedener Meinung sind, wird durch eine vernünftige und sachliche Aussprache die Differenz schnell beigelegt. Zitat Ende. Der ehrwürdige Bruder Bröse kannte auch keine Klage des Bruder Hagedorn vom 26. Februar. Die Differenzen waren ausgeglichen. Er führte aus, Zitat: Die Großloge von Hamburg gedenkt freudig und gern des oft bewiesenen gegenseitigen Zusammenhalts, der gegenseitigen Verständigung und des Zusammenlebens der beiden Großlogen. Hier in Hamburg weht der starke Odem des Welthandels, hier ist wahre Freiheit. Sie bringt uns zum Zusammenschluss der Kräfte und zur Erreichung der für uns gesetzten Zwecke. Zitat Ende. Da haben wir den Oberen. So sah die nach außen verkündete Trennung der humanitären und christlichen Großlogen in Wirklichkeit aus. Die Lüge der Trennung hat sich vor der Wahrheit dieser Schrift, die in den ersten Auflagen Anfang August 1927 erschienen waren, nicht mehr aufrechterhalten lassen. Die Großlogen traten am 14.09.1927 wieder zu gemeinsamer Beratung zusammen und erließen eine gemeinsame, unwahrhafte Kundgebung im Namen sämtlicher Brüder ihrer Großlogen gegen mich. Die Schrift hatte damit erreicht, was sie wollte. Die Einheit der Freimaurerei in Deutschland ist öffentlich festgestellt. Viertens, sonstige Großlogen und so weiter. Das eben Festgestellte leidet dadurch keine Einschränkung, dass es noch in Deutschland Logen gibt, die offiziell von den bisher genannten Großlogen in Deutschland nicht anerkannt werden, da sie zu offen mit den Großlogen der Feindstaaten verkehren. Als erste Großloge ist zu nennen der Freimaurerbund zur aufgehenden Sonne im Orient Hamburg, der zum Beispiel mit der Freimaurerei Frankreichs in engsten Beziehungen steht. Ferner die symbolische Großloge von Deutschland, die am 27.07.30 in Hamburg gegründet ist. Sie ist anscheinend aus der eben genannten Großloge hervorgegangen und arbeitet nach dem Hochgradsystem des alten und angenommenen schottischen Ritus von Charleston. Auch diese Großloge betont natürlich die Liebe zum deutschen Vaterland, sieht aber keinen Gegensatz zwischen Vaterlandsliebe und Liebe zu allen Menschen, wie sich das für alle Brüder Freimaurer eben geziemt. Diese beiden Großlogen sind wenigstens ehrlich, sie bekennen sich offen zur Weltfreimaurerei. C. van Dalens Freimaurerkalender 1931 führt beide Großlogen als gleichwertig mit unter drei genannten Großlogen auf. Zu der Freimaurerei gehören ferner noch einige Gebilde, die im letzten Abschnitt Erwähnung finden werden. Zu ihr zählen wir ferner noch für den Profanen der Druidenorden, die Schlaraffen, der Guttemplerorden. Nur die Maskerade ist hier eine andere wie bei den Freimaurern. Ludendorffs Volkwarte hat hierüber geschrieben. Es fehlt hier an Raum, auf das Ritual dieser internationalen Gebilde einzugehen. Es genügt für den Deutschen, das zu erfahren, was ich nachstehend wiedergebe, um so seine Schlussfolgerungen auch für diese Gebilde zu ziehen und sie genau so zu verurteilen wie die gerechten und vollkommenen Logen. C. van Dalens Freimaurerkalender meint, die Organisation des Druidenordens und des Oddfellow-Ordens, J.O.O.F., sind einander ganz ähnlich, wie denn auch seine Geschichte in Deutschland eine merkwürdige Ähnlichkeit mit jener des deutschen Ordenszweiges des J.O.O.F. zeigt. Der Kalender macht auch sonstige Angaben über den Orden, das ist für viele Druiden gewiss sehr peinlich. Auch die Rotary gehört hierher, die nach dem Weltkriege in Amerika gegründet wurden und namentlich die wirtschaftliche Chavrus der Freimaurerei betätigen.